Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 146, Vers 3 bis 4. Setzt euer Vertrauen nicht auf die Mächtigen dieser Welt, sie können euch nicht helfen. Sie hören auf zu atmen und kehren wieder zur Erde zurück. Und mit ihnen sind all ihre Pläne gestorben. Gott segne dieses Wort. In Gott vertrauen. In diesem Bibeltext hier, diesen Bibelversen aus Psalm 146 im Alten Testament, lernen wir, worauf es ankommt, in Gott zu vertrauen. Und hier ist eben wichtig zu verstehen, dass der Psalmist eben schreibt, dass wir unser Vertrauen nicht auf die Mächtigen dieser Welt setzen sollen. Warum nicht? Denn sie können uns nicht helfen. Und es ist hier die Einladung zu verstehen, dass Stolz, also menschlicher Stolz außerhalb von Gott, also dass es Menschen gibt, die stolz sind, ohne auf Gott zu vertrauen, dass das letztendlich in die ewige Verdammnis führt. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir sagen oft manchmal vielleicht, ja, ich bin stolz auf mich oder ich bin stolz auf dich. Und das ist letztendlich so schlimm nicht. Aber es ist eine Herzensangelegenheit. Wenn unsere Herzen stolz sind und wir uns abwenden, dann von Gott abwenden, dann eben führt das eben dazu, dass wir uns auf unsere eigene Stärke, unser eigenes Können, unsere eigenen Fähigkeiten, unseren eigenen Verstand verlassen, ohne Gott. Und darauf kommt es an. Und das ist eben eine sehr, sehr wichtige Warnung, dass eben Stolz eben uns von Gott abwendet. Ja? Und die Einladung ist letztendlich eine Einladung zur Bescheidenheit. Und ich möchte euch einladen, nochmal in den Psalm 37 zu gehen. Davids Psalm in Psalm 37, Vers 35 bis 36. Also Psalm 37, Vers 35 bis 36. Lest mal, was David da schreibt, wo Gottlosigkeit scheinbar Früchte trägt. Also lest das mal selber durch und nehmt euch auch zu Herzen zu verstehen, dass wir eben also den Schöpfer des Universums, der alles geschaffen hat, Universum, Erde, Menschen, unser Herr Jesus Christus, sich selber durch seinen freien Willen hat sich falsch anklagen lassen und beziehungsweise sich ans Kreuz nageln lassen. Und das ist also eine Bescheidenheit, die uns einlädt, ihm zu folgen, unserem Jesus Christus, denn er ist ja für uns am Kreuz gestorben, so dass wir nicht in unserem Stolz, in unserer eigenen Stärke und uns und in unserer eigenen Macht oder was die Welt uns vorgaukelt, es ist eine Täuschung, ja? Es ist der Satan, der Teufel, der dahinter steckt. Und oder versucht, Menschen in die Irre zu führen, dass wir Gott nicht brauchen. Und darauf kommt es an, dass wir in Gott vertrauen, unserem Jesus Christus. Und Bescheidenheit ist also der erste Schritt in diese Richtung und in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und darauf kommt es an, wenn wir tagtäglich in der Bibel uns aufhalten, nicht als Ritual oder Mechanismus, sondern weil wir das wollen. Nicht, weil wir das sollen, ja, wir sollen das nicht, wir wollen, unser Herzen, wir wollen in Jesus Christus wachsen. Und Bescheidenheit, damit fängt alles an. Und wir können Gottes Wort vertrauen, denn Jesus Christus hat uns sein Wort gegeben. Er ist am Kreuz für uns gestorben und er ist auferstanden nach 3 Tagen. Dadurch ist alles, was er gesagt hat, bestätigt worden. Durch den Heiligen Geist ist er wieder auferstanden und er hat uns den Heiligen Geist geschickt in unsere Herzen. Ja, also lest das mal alles durch und Bescheidenheit ist, worauf es ankommt und Jesus Christus ist unser, hilft uns, dass wir ihn imitieren können. Wir können nie sein wie Jesus, wir können ihn nur imitieren, Und er weiß das auch, dass wir schwach sind und dass wir zu Staub zerfallen. Und er hilft uns, all dieses zu verstehen, dass wir unser Vertrauen nicht nur in ihn setzen, sondern dass wir in Bescheidenheit uns ihm unterordnen, Jesus Christus, und in unserem Vertrauen dann in Gott, in und durch den Heiligen Geist in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen. Und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für den Psalm 146, wo es wichtig ist zu verstehen, dass wir in dir vertrauen, in Gott vertrauen und niemanden sonst. Und das ist das Allerwichtigste. Und wir tun gut daran, uns im Wort aufzuhalten, in der Bibel, im Alten und Neuen Testament und alles, was wir können, über dich zu lernen, unser Jesus Christus, und zu verstehen, dass du uns einlädst, bescheiden zu sein und hilfst uns, den Stolz von uns abzulegen. Das können wir in eigener Kraft nicht tun. Ja? Und du hilfst uns, bescheidener zu sein. Menschen können zu stolz sein, aber wir können nie zu bescheiden sein. Wir können nie zu bescheiden sein in unserer Beziehung mit dir, unserem Herr Jesus Christus. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.